November 1987, nachdem ich die Sommermonate mit verschiedenen Forschungsarbeiten in Verona beschäftigt war, die Oktoberwochen aber, weil ich den Winter nicht mehr erwarten konnte, in einem weit oberhalb von Bruneck am Ende der Vegetation gelegenen Hotel verbracht hatte, fasste ich eines Nachmittags den Entschluss, nach England zurückzukehren, zuvor aber noch auf eine gewisse Zeit nach Wertach zu fahren, wo ich seit meiner Kindheit nicht mehr gewesen war. Schon lange hatte ich nachsehen wollen, ob das, was in meiner Fantasie von diesem Ort noch existierte, tatsächlich auffindbar war. Il ritorno in patria von W.G. Sebald. Ich nahm den Nachtexpress über den Brenner, der so gegen 4:30 in Innsbruck eintrifft. 3 Stunden musste ich noch auf den Bus zur deutschen Grenze warten. In Innsbruck herrschte wie jedes Mal, wenn ich dort, gleich zu welcher Jahreszeit, anlange, das grauenvollste Wetter. Mehr als 5 oder 6 Grad hatte es gewiss nicht gehabt. Und die Wolken hingen so tief herunter, dass die Häuser in ihnen verschwanden und die Morgendämmerung nicht aufkommen konnte. Zudem regnete es ohne Unterlass. Es war also ausgeschlossen, in die Stadt hinein oder ein Stück den Inn entlang zu spazieren. Ich schaute auf den verlassen daliegenden Bahnhofsvorplatz hinaus. Ab und zu bewegte sich langsam irgendein Fahrzeug über die schwarz glänzenden Straßen. Letzte Exemplare einer im Aussterben begriffenen amphibischen Art, die sich nun zurückzogen in die Tiefe des Wassers. Um 6:00 Uhr sperrten die sogenannten Tiroler Stuben auf. Grüß dich Gott, was kriegst? Einen Kaffee hätte ich gern, bitte. Pomale. Ja, ich hab gerade aufgesperrt. Kaffee muss ich erst kochen. Ich setzte mich hinein in diese alle anderen mir bekannten Bahnhofswirtschaften an Trostlosigkeit bei weitem übertreffende Restauration und blätterte in den Tiroler Nachrichten. Bitte schön, der Kaffee. Danke. Das ging ja schnell. Entschuldigung. Na, was ist denn jetzt noch? Das ist ja Zichorien-Kaffee. Ja und? Hat ja schnell gehen müssen. Das ist schon in Ordnung, bloß ein wenig Milch bräuchte ich bitte noch, sonst ist es doch arg bitter. Mach du Sumser, gell, schmeckt am Zorger, du. Also jetzt, ich wollte doch nur... Wenn dir mein Kaffee nicht schmeckt, dann soll dir der Blitz beim Scheißen treffen. Das ist doch jetzt etwas übertrieben. Ich wollte doch bloß Milch. Milch. So, 15 Schilling, ob's da schmeckt oder nicht. Durchfroren und übernächtigt, wie ich war, ging mir die Ausgeschämtheit dieser Innsbrucker Bedienerin wie ein Nervengift unter die Haut. Mehrmals hatte ich ein Gefühl, als sei in mir alles am Verstocken. Erst als der Bus aus der Stadt hinausrollte, wurde mir allmählich ein wenig wohler. An einer Station, schon weit oben über dem Inntal, stieg ein einzelner Mann ein, wie ich, im sogenannten mittleren Alter. Er trug einen Glencheck-Anzug mit einem Wanderabzeichen am Revers. Auf dem Kopf hatte er einen Hut, eine Art Trilby, den er später, als es ihm zu warm wurde, abnahm und neben sich auf den Sitz legte. Genauso wie mein Großvater seinen Hut im Sommer neben sich auf die Bank vor dem Haus gelegt hatte. Nach und nach kamen wir höher hinauf. Die brandroten Lärchenstände leuchteten an den Seiten der Berge, und es zeigte sich, dass es sehr weit heruntergeschneit hatte. Just beim Anblick des Schnees richtete der Unbekannte seine Rede an mich. Pures Weiß gibt es als solches ja nicht, das ist eine Abstraktion. Sodass Sie es also immer mit einem Gran Staub aus einer anderen Wirklichkeit vermischen müssen, um es tatsächlich zum Tragen zu bringen. Wie bitte? Meinen Sie die Farbe Weiß? Für mich persönlich hat sie natürlich noch den besonderen Stellenwert, dass sie verbunden ist mit diesem inzwischen auch immer rarer werdenden Phänomen des Schnees und des Schneefalls. Und ich stelle mir heute schon eine Welt vor, in der es nicht mehr schneit, was ich also für ein absolutes Debakel halten würde. Gegen Mittag erreichte der Bus mit mir und dem Fremden als letzten Fahrgästen das Zollamt von Oberjoch. Jenseits der Grenze lag Deutschland. Der Bus fuhr zurück nach Innsbruck. Eine dunkle, ins Schwarzfarbene übergehende Wolkendecke lag über dem ganzen Tannheimer Tal, das einen niedergedrückten und lichtlosen Eindruck machte. Nirgends rührte sich das Geringste. Papiere bitte. Danke. Lang gilt der nicht mehr. Die müssen es bald verlängern lassen, gell? Ist recht. Mach ich. Wo wollen Sie denn hin? Nach Wertach. Und wie kommen Sie da hin? Ich hab Zeit, ich gehe zu Fuß. Ja, dann aber schnell, ist gleich finster. Da sind Sie leicht 2 Stunden lang unterwegs. Sagen Sie, gibt's den Engelwirt eigentlich noch? Ein Engelwirt, freilich. Den haben Sie gerade frisch renoviert. Wissen Sie überhaupt, wie man da runterkommt? Ja, ich kenne mich aus, ich bin hier aufgewachsen. Ach so. Ich nehme den Tobelweg hinunter. Ja, aber mit der Taschen, das ist ja viel zu steil. Wissen Sie was? Nach Dienstschluss um 6:30 komme ich direkt in Wertach vorbei. Ich könnte Ihre Taschen im Engelwirt abladen. Das ist aber nett. Danke. Passt schon. Da sind ja keine Zigaretten drin, oder? Der nächste. Jetzt erst bemerkte ich, dass gleich hinter mir, fast wie ein Schatten, der Wandervogel aus dem Bus wartete. Er zog einen unerwartet großen Koffer auf Holzkufen hinter sich her und ich fragte mich, wohin er damit wohl wollte und wie er von hier aus weiterreisen würde, wo doch kein Bus mehr fuhr. Ich dagegen konnte bloß mit dem kleinen ledernen Rucksack über der Schulter durch die Moorwiesen und den Alpsteigtobel hinab nach Wertach hinausgehen. Der Tobel war erfüllt von einer Dunkelheit, wie ich sie mitten am Tag nicht für möglich gehalten hätte. An einem der wenigen halbwegs offenen Plätze sah ich durch die endlos hinaufragenden Bäume, dass in der bleigrauen Höhe ein Schneegestöber ausgebrochen war, von dem jedoch nichts bis in den Tobel hereindrang. Unweit des Waldrands, am Ausgang des Tobels, steht die Krummenbacher Kapelle, die so klein ist, dass mehr als ein Dutzend auf einmal darin gewiss nicht ihren Gottesdienst verrichten oder ihre Andacht üben konnten. Ich setzte mich eine Zeit lang hinein in dieses gemauerte Gehäuse. Draußen vor dem winzigen Fenster trieben die Schneeflocken vorbei und bald kam es mir vor, als befände ich mich in einem Kahn auf der Fahrt und überquerte ein großes Wasser. Der feuchte Kalkgeruch verwandelte sich in Seeluft. Ich spürte den Zug des Fahrtwinds an der Stirn und das Schwanken des Bodens unter meinen Füßen und überließ mich der Vorstellung einer Schiffsreise aus dem überschwemmten Gebirge hinaus. Der Wanderer aus dem Bus kam herein, jetzt ohne seinen großen Koffer, setzte sich in die gleiche Bank, aber jenseits des schmalen Mittelgangs, und schaute die Kreuzwegstationen an, von denen die Hälfte bereits von Schimmel zerfressen war. Selbst auf den einigermaßen erhaltenen ließ sich nur weniges mit einiger Genauigkeit erkennen. Schmerz- und wutverzerrte Gesichter, verrenkte Körperteile, ein zum Schlag ausholender Arm. Es ist tatsächlich der Mensch eine perverse Spezies, eine um ihren gesunden Tierverstand gekommene Spezies. Und wie man die Menschheit kollektiv in irgendeine Form der Therapie schicken kann, das weiß, glaube ich, noch niemand von uns. Wie bitte? Was meinen Sie? Das ist offenbar etwas, was unsere Spezies charakterisiert, dass wir nicht fähig sind, die Fehler, die wir in großem Ausmaß zu begehen, offenbar gezwungen sind, rechtzeitig zurückzubiegen. Das heißt, wenn wir mal auf einer Schiene sind, dann fahren wir meistens bis in den Abgrund hinein. Wir als Menschheit, meinen Sie? Da haben Sie recht. Es kommt ganz selten vor, dass man vorher die Bremse zieht. Das heißt, weshalb sind wir imstande, mit ungeheurem logistischen Aufwand ein kollektives Unglück zu organisieren, einen Weltkrieg, eine Schlacht in Stalingrad oder sonst irgendetwas dieser Art? Und sind nicht imstande, diesen logistischen Aufwand einzusetzen, mit derselben Radikalität für die Verbesserung der Welt. Die Utopie ist logistisch für uns nicht konstruierbar, nur das Unglück. Als das Schneien nachgelassen hatte, machte ich mich wieder auf meinen Weg und ließ meinen Begleiter in der Kapelle zurück. Das letzte Tageslicht war im Schwinden. Aus den Wiesen stiegen die weißen Nebel und drunten am Flusslauf erhob sich die schwarze Sägmühle, die im 50er-Jahr unmittelbar nach meiner Einschulung mit ihrem gesamten Holzlager in einem großen, das ganze Tal erleuchtenden Feuer niedergebrannt war. Das Dunkel senkte sich jetzt auch über die Straße. Früher, als sie nur mit feinem weißem Kalkschotter befestigt war, ist auf ihr leichter gehen gewesen. Ein helles Band hat sich damals selbst in der Dunkelheit einer sternenlosen Nacht vor einem erstreckt. Ich konnte vor Müdigkeit kaum mehr die Füße heben. Bei meiner Ankunft lag das Dorf weiter für mich in der Fremde als jeder andere denkbare Ort. In gewissem Sinn war es mir eine Beruhigung, dass ich jetzt bei meinem ersten Rundgang durch die in einem bleichen Licht daliegenden Straßen alles von Grund auf verändert fand. Nicht einmal beim Eintreten in den Engelwirt hatte ich das Gefühl, mich auszukennen. Denn auch der Engelwirt, wo wir im ersten Stockwerk mehrere Jahre hindurch zur Miete gewohnt hatten, war von den Grundmauern bis hinauf zum Dachstuhl um- und ausgebaut worden. Von der Innenausstattung natürlich ganz zu schweigen. Der Engelwirt war seinerzeit ein übel beläumtes Wirtshaus gewesen, in dem die Bauern bis tief in die Nacht hinein hockten und oft bis zur Besinnungslosigkeit tranken. Grüß Gott, sind Sie angemeldet? Guten Abend. Nein, ich bin nicht angemeldet. Aha, so, so. Was wollen Sie denn? Ein Zimmer vielleicht? Ein Zimmer, ja. Und wie lang? Eine Nacht? Vorerst mal auf unbestimmte Zeit, bitte. Aha, unbestimmte Zeit. Dann schaue ich mal nach, was ich da machen lasse. Das dürfte im November ja kein Problem sein. Woher will der denn das wissen? Wie bitte? Sie können gleich mal den Meldeschein ausfüllen. Und wenn Sie ein Zimmer im ersten Stock hätten mit Blick auf die Straße, dann wäre es besonders schön. Die ist jetzt auch noch. Was heißt denn dies da? Wo? Ja, da, bei der Adresse. United Kingdom. Ich wohne in England. Aha. Und da? Auslandskorrespondent. Oder was? Ja, genau. Aha, so, so. Sie haben ja gar kein Gepäck für die unbestimmte Zeit, Herr Auslandskorrespondent. Doch. Freilich. Das bringt um kurz vor sieben der Zollamtsmeister vom Oberjocher runter. Aha. Während der ersten Tage meines Aufenthalts in Wertach habe ich den Engelwirt nicht verlassen. Den Nachmittag über bin ich mit meinen Aufzeichnungen und dem damit verbundenen Nachsinnen beschäftigt, in der leeren Gaststube gesessen. Am Abend kamen die Bauern herein, die ich so gut wie ausnahmslos von der Schulzeit her dem Gesicht nach kannte. Sie erschienen mir wie auf einen Schlag gealtert. Direkt unter den Falten ihrer Gesichter steckten die Schulbuben, die meine Erinnerung bevölkerten. Manche schauten aus den Augenwinkeln zu mir herüber, aber angesprochen hat mich keiner. Auf der dem Engelwirt gegenüberliegenden Seite der Straße wohnten die Ambroser. Sie waren im vorigen Jahrhundert aus dem Tirol nach Wertach gekommen und wurden, wenn es an ihnen etwas auszusetzen gab, im Dorf nach wie vor die Tiroler geheißen. Offenbar lebte von ihnen allein noch die Anna. Einige Tage war ich bereits in Wertach gewesen, als ich mich endlich entschloss, hinüberzugehen und sie aufzusuchen. Sie hatte mich, wie sie mir gleich sagte, immer wieder aus dem Engelwirt herauskommen sehen, aber nicht gewusst, wo ich dich hintun soll. Ich glaubte zu spüren, dass mein Besuch die Anna freute, denn sie war, nachdem sie bis in ihr 50. Jahr in einer Käserei gearbeitet hatte, vorzeitig in den sogenannten Ruhestand getreten und verbrachte nun die Tage daheim auf dem Sofa. Außerdem bin ich die einzige übrig gebliebene Ambroser. Alle anderen sind weggezogen oder tot. Ich erinnere mich noch an die ledigen Tanten Babette, Bina und Mathilde und an den Onkel Peter, der auch nie eine Frau gefunden hatte. Er war doch Wagner gewesen. In der Zeit nach dem Krieg ist er meistens im Dorf herumgegangen und hat den Leuten bei der Arbeit zugeschaut. Es kam nur selten vor, dass er selber einmal ein Werkzeug in die Hand nahm und ein wenig im Hof oder im Garten herumstocherte. Ich habe den Peter anders gar nie gekannt, denn es lag schon so viele Jahre zurück, dass er nach und nach um seinen Verstand gekommen war. Es hatte damit angefangen, dass er die Wagnerei mehr und mehr vernachlässigte und dass er sich darauf verlegte, komplizierte Baupläne zu machen, wie beispielsweise den der Waldkanzel, von der aus der Pfarrer alljährlich eine Ansprache an den Wald halten sollte. Die meisten dieser Pläne sind von ihm nie in Angriff genommen worden. Verwirklicht wurde einzig das Salettl, ein rundum verglastes Observatorium auf dem Dachfirst. Von dieser Warte aus sah man über die Dächer des Dorfs bis weit in die Berge. Der Peter ist wochenlang nicht mehr von seinem Beobachtungsposten heruntergegangen, indem er die Tage verschlief und bei der Nacht die Sterne studierte. Bald wanderte er mit einem aus Himmelskarten geschnittenen Umhang im Ort herum. Und ist schließlich ins Spital eingeliefert worden. Da hat er sich aber nicht halten lassen, sondern ist in der ersten Nacht auf und davon unter Hinterlassung eines Zettels, auf dem gestanden sein soll: Hochverehrter Herr Doktor, ich bin ins Tirol gegangen. Mit vorzüglicher Achtung, Peter Ambroser. Die beiden Tanten, Babette und Bina, betrieben das Café Alpenrose, obschon niemand jemals in es hineingegangen ist. Die Haustür war immer offen und alle paar Minuten erschien die Bina, um Ausschau zu halten nach den Gästen, die irgendwann doch einmal kommen mussten. Was die Besucher abhielt, ist mit Gewissheit nicht zu sagen. Einmal in der Woche ging zumindest der Großvater in die Alpenrose hinüber, um der Mathilde einen Besuch abzustatten und nahm mich immer mit. Dann wart ihr beiden wohl die einzigen Besucher in der langen Geschichte der Alpenrose. Diese wöchentlichen Besuche bestanden darin, dass die zwei ein paar Kartenspiele miteinander machten und ausgedehnte Gespräche führten, zu denen es ihnen an Stoff offenbar nie mangelte. Und darum setzte ich mich, einen großen Atlas auf den Knien, auf den oberen Absatz der Stiege. Die Schwestern hatten dir sicher auch verboten, in den Dachboden hinaufzusteigen, wo, wie man mir beigebracht hatte, der graue Jäger logierte. Die Lage von Babette und Bina ist vielleicht deshalb so aussichtslos gewesen, weil die Tanten in der Café- und Weinstube eine Art Jungfernwirtschaft führten, an der nichts die Männer im Dorf hat anziehen können. Was sie getan hätten, wenn tatsächlich einmal ein Gast gekommen wäre, ist gar nicht auszudenken. Schon beim Kochen einer Suppe waren sie sich gegenseitig weit mehr im Weg, als sie sich halfen. Und die allwöchentliche Herstellung des Sonntagskuchens war eine regelrechte, jeweils den ganzen Samstag in Anspruch nehmende Staatsaktion. Nichtsdestoweniger bestand die Babette gegenüber der Bina. Und die Bina gegenüber der Babette. Immer wenn es auf das Ende der Woche zuging, darauf, dass auch diesmal wieder ein Kuchen gebacken werde. Und zwar abwechslungsweise entweder ein Apfelkuchen oder ein Gugelupf. Der Kuchen wurde jedes Mal nach seiner Fertigstellung mit einiger Feierlichkeit in das Kaffeezimmer hinübergetragen und dort frisch gepudert und unversehrt, wie er war, unter den Glassturz auf der Anrichte gestellt. Neben den am folgenden Samstag gebackenen Apfelkuchen bzw. Kugelhupf. Sodass also ein Gast, der am Samstagnachmittag gekommen wäre, zwischen zwei Kuchen hätte wählen können, zwischen einem alten Apfelkuchen und einem frischen Kugelhupf. Oder zwischen einem alten Kugelhupf und einem frischen Apfelkuchen. Am Sonntagnachmittag ging das aber schon nicht mehr. Denn am Sonntagnachmittag verspeisten Babette und Bina entweder den alten Apfelkuchen oder den alten Kugelhupf zum Sonntagnachmittagscafé, wobei die Babette den Kuchen mit einer Kuchengabel aß, während Bina ihn eintunkte. Was die Babette zu ihrem Leidwesen ihr nie hatte abgewöhnen können. Nach dem Verspeisen des altbackenen Kuchens saßen die beiden ein, zwei Stunden übersättigt und schweigsam im Kaffeezimmer. Der Regulator tickte. Und immer, ehe er zu schlagen anhob, ächzte er lange auf, als brächte er es nicht über sich, den Verlust einer weiteren Viertelstunde anzuzeigen. Babette und Bina, die von Kindheit an alles miteinander getan haben, sind am selben Tag gestorben, die eine am Herztod und die andere aus Entsetzen darüber. Lange, bis gut über 80, hat die Mathilde sich gehalten. Sie ist einen schönen Tod gestorben, im eigenen Bett, mitten in der Nacht. Und jetzt bin ich an der Reihe. Wer ist denn das jetzt? Was ist eigentlich mit dem Dachboden? Der ist wie immer. Ich war seit Jahren nicht mehr oben. Zu viel durcheinander. Können wir mal hochgehen? Geh ruhig. Die Tür ist offen. Tatsächlich bot der Dachboden einen überwältigenden Anblick. Kisten und Körbe waren aufeinander gestellt, Säcke, Lederzeug, Schellen, Stricke, Mausfallen, Honigrahmen und allerhand Futterale hingen von den Balken. In einer Ecke glänzte eine Basstubermatt, unter der sie bedeckenden Staubschicht heraus, und daneben lag auf einem einmal rot gewesenen Federbett ein ungeheuer großes, längst verlassenes Wespennest. Beides, die messingne Tuba und das graue, tausendblättrige Papiergehäuse, Zeichen einer langsamen Auflösung in die auf dem Dachboden herrschende völlige Stille. Und doch war dieser Stille nicht zu trauen. Aus Truhen, Kommoden und Kästen mit zum Teil offenstehenden Deckeln, Laden und Türen quoll alles nur Erdenkliche. Man konnte sich leicht einbilden, dass diese Versammlung der verschiedensten Dinge bis zu dem Augenblick, da ich eingetreten war, sich in Bewegung befunden hatte und jetzt nur aufgrund meiner Anwesenheit lautlos verharrte, als sei nichts gewesen. Der Wandervogel aus dem Bus hatte sich neben mich ins Dachbodengerümpel gestellt. Bevor ich ihn fragen konnte, was er hier machte, sprach er schon. Es ist, glaube ich, tatsächlich so, dass heute fast jeder, der auch nur halbwegs denken kann, absehen kann, worauf es hinausläuft. Sie schon wieder? Sind Sie der Antiquitätenhändler oder einfach ein Apokalyptiker? Ich glaube, das ist heute keine große Rechnung mehr, die man aufstellen muss. Die Zeit nach hinten ist heute endlos und die nach vorne ist sehr kurz. Das müssen Sie mir erklären. Der Verfallsprozess und der Auflösungsprozess ist ein sehr schleichender, der Minute für Minute, Sekunde für Sekunde tickt. Und was überhaupt nicht absehbar ist, dass man dem in irgendeiner Form Einhalt gebieten könnte. Nicht während Sie also im Allgäu in einer kleinen Stadt ein neues Kraftwerk aufbauen, das CO2-neutral mit Holzspänen arbeitet, wird im Dorf nebendran eine neue Schneeschleuder gebaut. Nicht? Es ist also fortwährend irgendetwas zugange oder im Gange, was den negativen Gradienten der Entwicklung noch negativer macht. Und insofern ist das einfach nicht aufhaltbar. Noch während er sprach, fiel mir gleich einer Erscheinung eine uniformierte Jägergestalt in die Augen. Es war eine alte Schneiderpuppe, die mit hechtgrauen Beinkleidern und einem hechtgrauen Rock angetan war, dessen Kragen, Aufschläge und Vorstöße einmal von grasgrüner, die Knöpfe aber von goldgelber Farbe gewesen sein mussten. Auf dem Kopfholz trug die Puppe einen gleichfalls hechtgrauen Hut mit einem grünen Hahnenfederbusch. Als ich näher herantrat und an einen der leer herunterhängenden Uniformärmel rührte, ist dieser zu meinem blanken Entsetzen in Staub zerfallen. Irgendwo enden wir ja alle auf dem Schrottplatz, nicht? Immer wieder hat mir geträumt und träumt es mir gelegentlich heute noch, wie dieser fremde Jäger seine Hand ausstreckt nach mir, bis ich ihn schließlich anlangen kann. Und jedes Mal habe ich dann die von der Berührung schwarz gewordenen Finger meiner Rechten wie das Zeichen für ein durch nichts auf der Welt mehr auszugleichendes Unglück vor Augen. Obschon es noch nicht 5 Uhr war, hatte die Dunkelheit sich schon über den Ort gesenkt. Schwindelig kehrte ich in den Engelwirt zurück und zu den disparaten Notizen, an denen ich in letzter Zeit noch einen gewissen Halt gefunden hatte. In den Jahren, in denen wir im oberen Stock des Engelwirts gewohnt haben, erfasste mich während der Abenddämmerung unfehlbar der Wunsch, in die Wirtschaft hinunterzugehen und dort der Romaner beim Abwischen der Tische und Bänke, beim Kehren des Bodens oder beim Trocknen der Gläser zu helfen. Früher hatte die Wirtschaft zur Nachtzeit einen schauer- und schreckenerregenden Eindruck gemacht. Ein fürchterlicher Raum, in dem das Männervolk in stierer Haltung auf den Bänken saß. Gelegentlich erhob sich eine dieser bewegungslosen Figuren und wankte, als befände man sich auf einem Floß, in Richtung der Tür. Auf dem geölten Bretterboden standen Bier- und Schneewasserlachen und der in dichten Schwaden die Wirtsstube durchziehende und schließlich auf den klapprigen Ventilator zutreibende Rauch vermischte sich mit dem sauren Geruch von nassem Leder und Loden und verschüttetem Enzian. Du saufst nicht schlecht. Bist du ein Wasserbüffel? Ja, du, mit der Romana, da ist also ein Hitz da im Raum. Das kannst du laut sagen. Romana, 4 Weizen. Ja, und 4 Willi. Haben dir immer noch nicht genug? Wie genug? Das ist erst der Anfang. Prost, Romana. Ja, ist schon recht, gell? Prost. Auf dich. Und auf uns. Grüß dich, Romana. Grüß dich, Max. Magst du einen Zuckerwürfel? Ja. Und ein Päckchen Zubern, bitte schön. Für den Vater. Du, da muss ich nachschauen, ob mir noch welche Hand. Warte mal kurz, gerade ist viel los. Ich bin gleich mal da. Ist gut. Jetzt lasst mich doch einmal durch, Herrschaftszeiten. Max, hock dich her, komm. Jetzt komm schon. Jetzt komm. Von dir aus kannst du Romana ganz gut sehen, von der Bank ist. Magst du ein Bier? Nein, mag ich nicht. Na, du bist doch schon alt genug. Nein, bin ich nicht, sagt der Opa. Aber ab und zu gibt er mir eine leere Schnapsbohne. Ist dein Opa ein Schnapsdrossel? Nein, das ist ein Schluckspecht. Ja, wir sind nämlich Vogelkundler. Der Josef hat sein Bierstall an. Sauf's aus. Schauen wir mal, ob er es merkt, wenn er wiederkommt. Der ist beim Biesle. Sauf's doch selber aus. Der war gut. Der mag doch bloß die Romana zuschauen. Es ist auf jeden Fall besser als dein Gesicht, der ganze Abend anzuschauen. Na, da schwätzt er richtig. Mein Ochs ist schöner wie du. Du, dass noch keine Romana hat hier retten wollen, das ist doch komisch. Ich glaube eher, die Romana hat keinen von euch haben wollen. Und du hast sowieso keine Chance. Also, wenn ich mich so umgucke, ein Schienere wie mich finde ich da herinne nicht. Einen darf mir schon noch einfallen. Der ist schöner wie wir zwei zusammen. Da hockt er, der Jäger. Der hat Schweigepflicht, der darf nichts sagen. Ja, Weidmanns still statt Weidmanns heil. Der hat ein schönes Irrl. Ja, wo er die wohl her hat. Für sich allein saß unbeachtet von allen einzig der Jäger Hans Schlag, von dem es hieß, dass er von auswärts und zwar aus dem Schwarzwald in die Gegend von Werdach gekommen war. Der Jäger Schlag war ein stattlicher Mann mit dunklem, lockigem Haupt und Barthaar und ungewöhnlich tief liegenden, überschatteten Augen. Stundenlang, oft bis tief in die Nacht hinein, saß er bei seinem Glas, ohne mit jemandem ein Wort zu wechseln. Zu seinen Füßen schlief der Waldmann. Meist war sein Blick gesenkt auf die auffallend kostbare goldene Taschenuhr, die er vor sich liegen hatte, als dürfe er irgendeinen wichtigen Termin nicht versäumen, aber zwischenhinein schaute er auch durch seine halbgeschlossenen Augen zur Romana hinüber, die hinter dem hohen Schanktisch in einem Fort die Schnaps- und Biergläser füllte. So, Max, da sind deine Zigaretten. Zubern hast du gesagt, gell? Ja, genau. Ich soll Danke sagen vom Vater. Und dass er sie morgen zahlt. Ich hab's eh schon aufgeschrieben. Kommst du mich morgen wieder abholen? An der Brück? Ja, klar. Um 5 wie immer. Ich komm dir entgegen. So mach ma's. Da freu ich mich. Gute Nacht, Max. Gute Nacht. Pfiat solche zwei. Pfiat die, Casanova. Und grüß an Schnapsdrossel. Dir mögen gewiss noch eine halbe, dir Deppen. Von dir sowieso. So schaust du aus, du wirst der Grind. Sowieso. Allad no. An einem mir überdeutlich in Erinnerung gebliebenen Abend, es war Anfang Dezember und hatte gerade zum ersten Mal bis ins Tal herunter geschneit, saß der Jäger Hans Schlag, wie ich abends in die Gaststube hinabkam, nicht an seinem Platz und auch die Romana war rätselhafterweise nirgends zu sehen. In der Absicht, die Fünferschachtel Zubahn dann eben beim Adlerwirt zu holen, ging ich durch das hintere Haus hinaus in den Hof. Dort glitzerten um mich her die Kristalle im Schnee und es glitzerten über mir in ihrer Unzahl die Sterne am Himmel. Lang bin ich inmitten dieser Winterpracht stehen geblieben und habe gehorcht auf das Klirren der Kälte und das Klingen der Himmelslichter in ihrer langsamen Bahn. Dann rührte sich in der offenen Tür des Holzschopfs ein Schemen. Es war der Jäger Schlag, der dort sich mit einer Hand am Lattenverschlag einhaltend in der Haltung eines gegen den Wind gehenden Menschen im Dunkeln stand und dessen ganzen Körper eine seltsame, fortwährend sich wiederholende, wellenförmige Bewegung durchlief. Auf dem Holzstoß vor ihm lag die Romana, und ein ums andere Mal schob er, wenn die Welle ihm das Kreuz durchdrückte, sich in die Romana hinein, die ihrerseits mehr und mehr ihm entgegenrückte, bis der Jäger und die Romana nur noch eine einzige, nicht mehr unterscheidbare Form bildeten. Gesehen hat mich nur der Waldmann, der angebunden wie immer an den Rucksack seines Herrn still hinter diesem stand und herüberschaute zu mir. Heimatkundehefte raus. Heute geht's um die Chronik von Werdach und wir schreiben die wichtigsten Jahre ins Heft. 1511. Die Pest fordert 105 Menschenleben. 1605. Eine Feuersbrunst legt 140 Häuser in Asche. 1633. Die Schweden brennen den Ort nieder. 1635, 700 Einwohner sterben an der Pest. 1816 bis 1817. Hast du schon gehört? Mit dem Jägerschlag. Geh, Anna, lass mich schreiben. Sonst gibt's wieder einen Anschiss. Ist doch egal. Die schimpft dich auch eh nie. Was ist denn mit dem Schlag? Der ist tot. Echt? Hat ihn einer erschossen? Die Heimat sterben. Nein. 68 Söhne des Ortes. Den Hals hat er sich gebrochen. 1939. Abgestürzt soll er sein. 45. Wo denn? Drüben in der Schlucht. Im Zweiten Weltkrieg. Komisch. So weiß der Opa immer als erstes. Nicht heim. Aber er hat nichts gesagt. Max, nicht so viel schwätzen. Mach lieber das Licht an. Es ist ja schon fast wieder dunkel. Ja, Fräulein Rauch. Danke, Max. Und jetzt still sein und schreiben, gell? Mhm. Ich glaube, das Fräulein Rauche dich echt gern. Die schimpft dich wirklich nie. Anna, lass doch mal den Max in Ruhe. Sag ich doch. Anna! Das Schulhaus stand auf einer Anhöhe am Rand der Ortschaft. Und wie immer, wenn ich aus ihm heraustrat, so streifte mein Blick von dem offenen Talgrund über die Dächer des Dorfes hinweg bis zu den bewaldeten Vorbergen, hinter denen der zackige Felsgrat des Sorgschrofens sich erhob. Unter einem matten Weiß, regungslos, verharrten die Häuser und Höfe, lagen die Weiden und die unbefahrenen Straßen und Wege. Über allem der graue Himmel hing so weit und so schwer herunter wie nur vor einem ganz großen Schneefall. Wenn man den Kopf im Nacken lange genug hineinstarrte in seine bis zum Wahnsinnigwerden undurchdringliche Leere, glaubte man aus ihr schon, das Flockengestöber hervorbrechen zu sehen. Ich hab den Schlag gestern Abend noch gesehen. Gestern Abend? Lebendig? Klar war er noch lebendig. Was denkst denn du? Er war nicht allein. Die Romana war mit dabei. Die vom Einsiedlerhof? Ja, die. Und die zwei haben gebumst. Wer will sie denn das wissen? Die Romana lag nackert auf dem Holzhaufen hinterm Engelwirt. Im Arsch im Schnee. Und der Schlag lag halb auf ihr drauf. Und die Romana hatte ihre Beine um den Schlag rum. Und der ist so vor und zurück. Was sollen die denn sonst gemacht haben? Und der Hund, der hat zugeschaut. Schau mal. Der Bauer erbt mit dem Pferdeschlitten. Und hinten sitzt ein Polizist drauf. Da liegt noch was hinten auf dem Schlitten. Unter der Decke. Da schauen Stiefel raus. Ist das ein Mensch? Und den Hund kenne ich doch. Das ist dem Schlag sein Hund. Der schläft auf dem Schlitten. Halt an, die Decken rutscht. Oh, ihr halt ja schon. Kannst gleich stehen bleiben. Der Arzt kommt in See entgegen. Grüß Gott, Piazzolo der Name, der Arzt. Kofler Egon, Polizeiinspektion Jungholz, Tirol. Ich hab schon gehört. Das ist der Jäger, gell? Du liebe Zeit. Du, das ist wirklich der Schlag. Der Schnee auf seinem Gesicht schmilzt ja gar nicht. Da brauche ich keine Temperatur zu messen. Die Holzknechte haben ihn heute in der Früh gefunden. Unter der Holzrutschen in der Schlucht. Oben waren Spuren, die haben direkt in die Rutschen eingeführt. Weit überm Tobel. Na, was hat er denn da gemacht? Das ist ja bei euch drüben. Wenn ich das wüsste, auf jeden Fall muss er ausgerutscht sein. Der ist in der Holzrutschen gelaufen. Ich verstehe das nicht. Spiegelglatt und Stahl ist der. Da hat er gleich springen können. Totenstarre schon eingetreten. Keine sichtbaren Verletzungen. Vermutlich ist er gestern Nacht schon gestorben. Oh, oh, da ist es weich. Schädelfraktur, so wie es aussieht. Aber nach dem Sturz hat er noch gelebt. Wahrscheinlich ist er erfroren. Beim Erfrieren soll er ja nichts wehtun. Oh, oh, das Bein ist auch gebrochen. Und, ei, eine Hand ganz verdreht, schau mal. Das war ein tiefer Sturz. Ja, ja. Gleich 20 Meter weit ist er runtergefallen. Über Baum und Felsen. Was ist denn mit dem Hund passiert? Der ist neben dem Schlag im Schnee gelegen. Hat sich eine Grube gegraben. Da ist er reingelegen. Zuerst habe ich mir gedacht, der ist auch dort. Aber wie ich hin bin, springt er plötzlich auch und tobt und knurrt. Hat nachher an jeden geschnappt, der näher wie ein Meter zugekommen ist. Dann müssen wir schießen. Habt ihr seine Waffe gefunden? Sein Gewehr hat er gestern Nacht im Engelwirt vergessen. Unter der Eckbank liegen lassen. Also, ich tät jetzt schreiben, Sturz mit schwerem Trauma, Tod durch Erfrieren, irgendwelche Einwände, Hinweise? Nein, nix. Im Rucksack ist bloß ein Messer und ein Jausen. Für mich ist der Fall abgeschlossen. Was mache ich jetzt mit ihm? Wo soll ich hinfahren? Ja, fahr in dem Wurmser direkt vor sein Pfarrhaus. Und der Hund? Der soll mit ins Grab. Das hätte der Schlag bestimmt so gewollt. Ja, ja, um Gottes Willen, was? Keine Panik, das ist bloß die Taschenuhr vom Schlag. Hier! Wenige Tage nach der Begegnung mit dem Totenjäger Schlag, also schon bald in der Vorweihnachtszeit, wurde ich von einer schweren Krankheit befallen. Das ist die Diphtheritis. Ihr hättet mich früher rufen müssen. Aus deinem Zimmer machen wir jetzt eine Quarantänestation. Weißt du, was das ist, Quarantäne? Mm-mm. Ich sag's dir, was das ist. Keiner soll sich bei dir anstecken. Drum darf hier auch niemand rein. Bloß der Großvater und die Mama. Verstanden? Und die Mutter wird immer wieder Fieber messen. Wenn das nämlich steigt, dann legen wir lauwarme Tücher auf dich drauf. Dann wird's besser. Und jeden Tag wischt die Mama hier mit Essigwasser durch. Ich hab Kopfweh. Das geht bald weg. Und das Fenster muss offen sein. So. Dann schneit's ja rein. Muss der Opa halt zum Schneeschaufeln kommen? Bleibt der Schnee dann auch auf meinem Gesicht liegen? Das habe ich beim Schlag gesehen. Beim Jäger? Ja, als er tot auf dem Schlitten lag. Hast du das mit angeschaut? Ja, und der Schnee auf seinem Gesicht ist nicht geschmolzen. Das habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Und sowas vergisst man ja auch nicht so schnell. Aber auf deinem Gesicht wird der Schnee noch lange schmelzen. Das Kopfweh brachte mich oft bis an den Rand der Ohnmacht. Das Fieber stieg bis knapp unter die kritische Grenze. Endlich wurde ich durch das Delirium von der extremsten Schmerzempfindung befreit. Ich bin dann in flimmernder Hitze mit zersprungenen, graublättrigen Lippen und dem fauligen Geschmack der sich zersetzenden Rachenhaut auf der Zunge wie mitten in der Wüste gelegen. Der Großvater tropfte mir lauwarmes Wasser in den Mund, das ich über die offenen Brandflächen im Innern meines Halses langsam hinunterrinnen spürte. Gut 2 Wochen bis kurz nach Weihnachten hat die Krankheit angedauert und bis zum Dreikönigstag konnte ich kaum etwas anderes zu mir nehmen als löffelweise etwas Brot und Milch. Die Tür zur Quarantänestation wurde ein wenig aufgemacht und auf der Schwelle erschienen abwechslungsweise einige Hausbewohner, darunter auch ein paar Mal die Romana, die den knapp mit dem Leben davongekommenen wie ein Wunder bestaunten. Ja, guten Morgen, der Herr Auslandskorrespondent. Morgen. Sagen Sie mal, wie lange wollen Sie denn noch bleiben? Wieso? Ich frage, weil Sie doch ein Doppelzimmer haben. Nächste Woche wird das Haus voll. Da täte ich dann gern auch 2 Leute rein tun. Ach so. Sie können auch ein Einzelzimmer haben. Nein, danke. Das trifft sich ganz gut. Ich muss nach Hause, nach England. Machen Sie doch gleich die Rechnung fertig. Morgen reise ich ab. Ich wollte Sie vielleicht vertreiben. Nahezu einen Monat lang, bis Anfang Dezember, hatte ich mich in Wertach aufgehalten und mehr oder weniger die ganze Zeit über war ich der einzige Gast im Engelwirt gewesen. Beunruhigt von den ersten Vorbereitungen, die im Haus bereits für den Saisonbeginn getroffen wurden, entschloss ich mich, abzureisen, zumal ich auch mit meinen Aufzeichnungen an den Punkt gekommen war, wo ich entweder immerfort weitermachen oder aber abbrechen musste. Könnten Sie eigentlich jemandem einen Gruß von mir ausrichten? Freile, um wen geht's? Um die Ambrosa Anna von gegenüber. Wir waren zusammen in der Schule und ich habe sie in den letzten Wochen ein paar Mal besucht. Sie scheint jetzt aber länger schon weg zu sein. Ich konnte mich nicht verabschieden. Sagen Sie der Anna einen Gruß von mir, bitte. Sie meinen die alte Tirolerin? Anna ist seit fast 10 Jahren tot. Also, mit wem Sie geschwätzt haben, das weiß ich nicht. Aber die Ambroserin war's gewieset. Mei, ihr Haus da dienet, das ist das Einzige, das it hergericht worden ist. Kreislich. Was die Rezeptionistin noch weiteres über die Anna sagte, ist mir nicht mehr gegenwärtig. Aber das Grauen über das Gehörte begleitete mich lange. Und noch jetzt stellen sich Schwindelgefühle ein, wenn ich an die Anna denke. Tags darauf saß ich, Wertach schon unendlich weit hinter mir, im Express nach Höck von Holland und fuhr durch das bis in den letzten Winkel aufgeräumte und begradigte deutsche Land. Waldparzellen, Kiesgruben, Fußballplätze, Werksanlagen und die entsprechend den Bebauungsplänen sich ausdehnenden Reihen und Einfamilienhäuser hinter ihren Jägerzäunen und die Gusterhecken. Seitwärts zogen die Felder vorbei, auf denen die blassgrüne Wintersaat vorschriftsmäßig aufgegangen war. Ich spürte einen Blick auf mir ruhen und schon bevor ich die Augen hob, hörte ich die Stimme des Wanderers, der auf dem Gangplatz des Abteils mir gegenüber saß. Ich fragte ihn, haben Sie eigentlich manchmal Heimweh? Also sicher stellt sich das ein. Es gibt also diese Halbträume, die man im Kopf herumträgt, die einem manchmal in der Nacht kommen und auch manchmal untertags, dass man also wirklich sich sehnt nach dem Ort bzw. nach der Gegend, die man verlassen hat. Aber man sehnt sich, und das weiß man, glaube ich, sehr genau, nach einer Chimäre, weil man ja sehr oft genug eigentlich in der Heimat zurück gewesen ist, um zu sehen, wie groß das Ausmaß der Verschandelung geworden ist. Genau das habe ich gerade erlebt. Und trotzdem wird die Sehnsucht nicht schwächer. Es ist auch nicht die Heimat, die ich vermisse, sondern die Kindheit. Was soll man da machen? Es ist wie eine Einsicht in die Indifferenz der eigenen Person. Dass es eigentlich also letzten Endes vollkommen gleichgültig ist, wer man ist und wie man sich dazu stellt, dass diese Dinge alle über den eigenen Kopf hinweggehen. Und wenn man das mal begriffen hat, dass man machtlos diesen Prozessen ausgesetzt ist, dann ist eigentlich die einzige sinnvolle Haltung die Haltung eines Zuschauers. Mehr kann man, glaube ich, nicht mehr machen, als zuzuschauen. Am nächsten Mittag, zurück in London, schon auf dem Weg nach East Anglia. Langsam bewegte sich der Zug aus dem Bahnhof Liverpool Street hinaus. Die Vorstädte trieben vorbei, Aden und Maryland. Und bald gewannen wir das offene Land. Der westliche Horizont begann zu erlöschen. Schon senkten die Abendschatten sich über die Hecken und Felder. Willkürlich las ich hier ein Stückchen und da in meiner Reiselektüre, bis der Schlaf mich ankam und ich dieselben paar Zeilen wieder und wieder entziffern musste, ohne sie doch verstehen zu können. Dann träumte mir, dass ich durch eine bergige Gegend gegangen bin. Lang zog sich die mit feinem weißen Schotter bedeckte Straße in endlosen Kehren durch die Wälder hinan und hinauf und führte zuletzt auf der Höhe des Passes durch einen tiefen Einschnitt auf die andere Seite des Gebirges hinüber, das, wie ich im Traum wusste, die Alpen gewesen sind. Alles, was ich von dort oben aus sah, war einerlei Kalkfarben. Ein helles, gleißendes Grau, in dem Myriaden von Quarzsplittern schimmerten. Dieses machte mir seltsamerweise den Eindruck, als zerstrahle der Stein. Von meinem Aussichtspunkt aus führte die Straße bergab und in der Ferne erhob sich ein zweites, zumindest ebenso hohes Gebirg, das ich, wie ich ahnte, nicht mehr würde überwinden können. Zu meiner Linken ging es in eine wahrhaft schwindelerregende Tiefe hinab. Ich trat bis an den Rand der Straße und es war mir bewusst, dass ich überhaupt noch nie in eine solche Tiefe hinabgeschaut hatte. Nirgends war ein Baum zu sehen, kein Strauch, kein Krüppelholz, kein Büschelchen Gras, sondern es war alles nur Stein. Il ritorno in patria von W.G. Sebald. Mit August Zirner als Erzähler, Crescentia Dünser als Anna, Monika Anna Kammerlander als Bedienung, Martin Ostermeier als Zollbeamter, Gabi Striegel als Rezeptionistin, Mona Petri als Lehrerin, Serafina Schweiger als Romana, Karl Knaub als Bauer, Christian Heller als Holzknecht, Jörg Kienberger als Dr. Piazzolo, Händel Klaus als Tiroler Polizist, Paul Bartdorf als Max, Catalina Bartdorf als junge Anna und W.G. Sebald als Wanderer. Musik: Giko Beck. Dramaturgie: Wolfram Höll. Tontechnik: Basil Kneubühler. Hörspielbearbeitung und Regie: Ralf Bücheler und Johannes Meyer. Produktion: Schweizer Radio und Fernsehen und Österreichischer Rundfunk 2021.